Good morning, my dear friend. Guten Morgen, meine lieben Freundinnen. Let's continue to talk about the baptism in the Holy Spirit. Lasst uns weiter über die Taufe im Heiligen Geist reden. Now, here is the important Und da ist das Wichtige dabei. thing. It's important that we are baptized in the Holy Es ist wichtig, dass du im Heiligen Geist getauft bist. Spirit. But people have such a strange idea about it. Aber Leute haben so merkwürdige Ideen, was das anbelangt. Many people think you have to earn it, you have to do everything perfect and right. Viele Leute denken, sie müssen es verdienen oder alles perfekt machen. None of these things are true. Aber das sind alles Dinge, die nicht so The sind. people in Acts 2 ask Peter what they have to do to be saved. Weil in Apostelgeschichte 2, als die Leute Petrus fragten, was sie tun müssten, This is what he said. da ist, was er sagte. He said, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Er sagte, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesu Christi. Zur Vergebung der Sünden. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Now repent and be baptized. That simply means that you turn from your sin, understand you need Jesus as a savior and be baptized. Aber Buße tun und sich taufen lassen bedeutet ja einfach, dass man seine Gesinnung ändert, seine Sünden bekennt und sich dann taufen lässt. It doesn't mean you have to discover every little sin you've ever committed and get rid of it. Und das bedeutet nicht, dass du jede kleine Sünde, die du je getan hast, entdecken und bekennen musst. The word repent means that you change your mind. Weil das Wort Buße tun heißt ja seine Gesinnung ändern. Oh, you change your mind that you are fine before God. Also du änderst deine Gesinnung und verstehst, dass du vor Gott nicht bestehen kannst. You need Jesus as your savior. Weil du verstehst, dass du ein Sünder bist und dass du Jesus als deinen Retter brauchst. Yeah, everybody who's listening to me has done this. Und ich bin sicher, jeder, der hier zuhört, hat das schon getan. Once you've become a Christian, the only thing that's left for you. Also wenn du mal ein Christ bist, das Einzige, was dir noch fehlt. Regarding the Baptism in the Holy Spirit, was die Taufe im Heiligen Geist anbelangt, is to actually receive it. Ist ihn eigentlich zu empfangen. Look, Peter never said, Schau, Petrus hat nie gesagt, er tut Buße, lasst euch taufen und fragt Gott, dass er euch im Heiligen Geist tauft. Find zero evidence in the New Testament, ich finde nichts dergleichen im Neuen Testament, dass wir Gott bitten müssen, dass er uns im Heiligen Geist tauft. I don't find that. Ich finde das nicht. What I do find is that we need to receive the Holy Spirit. Aber was ich finde, ist, dass wir den Heiligen Geist empfangen müssen. Und wisst ihr, durch das vollbrachte Werk am Kreuz ist alles, was getan werden muss, getan. The baptism of the Holy Spirit. Sogar die Taufe im Heiligen Geist. We need to now grab him. Wir müssen ihn nun ergreifen. In the original Greek of the Bible, im griechischen Originaltext receive is always an active thing, never something passive. Ist das Wort empfangen immer etwas aktives. Aktives, nie etwas Passives. When Peter said you will receive it, it means that you will grab it. Und das heißt, als Petrus sagt, wir müssen ihn empfangen, heißt das ihn ergreifen. So the Holy Spirit is yours. Und der Heilige Geist ist für dich. The baptism is yours. Und die Taufe im Heiligen Geist ist für dich. Receive it by faith. Du kannst es im Glauben empfangen. It works practically. Und wie funktioniert das ganz praktisch? Christian. Jetzt, wo du ein Christ bist, you say, sagst du, Jesus, I thank you, Jesus, ich danke dir, that everything I need has been given to me. Dass alles, was ich brauche, mir schon gegeben wurde. That you already clearly said, ich danke, dass du schon ganz klar gesagt hast, dass wenn du zum Vater gehst, mir den Heiligen Geist senden wirst. You've already gone and you've already sent. Und du bist schon gegangen und du hast ihn schon gesandt. And for this I thank you and therefore I receive. Und für das danke ich dir und deshalb empfange ich ihn. Asking. Hör auf zu bitten. All of your heart. Glaub mit deinem ganzen Herzen. Confess, I have the Holy Spirit. Thank you, I grab you. Bekenne, ich habe den Heiligen Geist. Ich danke dir, ich ergreife dich. And then begin to act and let him flow through you. Und dann beginne zu handeln und lass ihn durch dich fließen. Und du wirst sehen, wie die Kraft des Heiligen Geistes beginnt, durch dich zu fließen. Receiving by faith is the condition of heart that you need to be baptized in the Holy Spirit. Im Glauben zu empfangen, ist die Herzenseinstellung, die du haben musst, um den Heiligen Geist zu empfangen. Und erinnert euch, Petrus sagt, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wenn das eine Gabe ist, dann wieso versuchst du etwas zu tun, damit du es empfangen kannst? Weil dann ist es ja keine Gabe, kein Geschenk mehr. Ja, ich muss fasten und beten und dies und jenes machen. No, no, no, no. Nein, nein, nein, nein. Have a hard position of faith and receptance, it means you grab. Du musst nur eine Herzenseinstellung des Glaubens haben und es ergreifen. Do you know, when I was 12 years old, I understood this. Und wisst ihr, als ich 12 Jahre alt war, habe ich das verstanden. Suddenly I grabbed the Holy Spirit, I began to speak in tongues and I actually began to move prophetically. Ich habe den Heiligen Geist empfangen, ich habe ihn ergriffen und habe angefangen, in Sprachen zu beten und prophetisch zu dienen. Und ich war 12 Jahre alt. Friends that were like, just one guy was driving the tractor and suddenly he grabbed it and he began to speak in tongues. Und ich habe Freunde, einer davon, der war gerade am Traktor fahren und hat es ergriffen und hat angefangen, in Sprachen zu beten. She was taking a shower and suddenly she grabbed the Holy Spirit and she began to speak in tongues. Und meine Frau Debbie war gerade unter der Dusche und dann hat sie den Heiligen Geist ergriffen und hat angefangen, in Sprachen zu beten. He's already been given to you, he belongs to you, grab. Und wenn du ein Christ bist, dann ist er dir schon gegeben worden, er gehört dir, du musst ihn einfach ergreifen. You stop asking, say thank you and hör auf zu bitten, sag danke und ergreife ihn. Und morgen werden wir weiterfahren.